Adieu, mein Herz. Halte dich frisch und vergiss nicht, dich jeden Tag zu schminken. Genauso, als wenn ich da wäre. Das ist sehr wichtig, Polly. Und du, Mac, versprichst mir, dass du keine Frau mehr ansehen willst und gleich wegreisest. Das ist sehr wichtig, Mac. Glaube mir, dass deine kleine Polly das nicht aus Eifersucht sagt. Aber Polly, warum sollte ich mich um solche ausgelaufenen Eimer kümmern? Ich liebe doch nur dich. Wenn die Dämmerung stark genug ist, werde ich meinen Rappen aus irgendeinem Stall holen. Und bevor du den Mond von deinem Fenster aus siehst, bin ich schon hinter dem Moor von Highgate. Ach, Mac, reiß mir nicht das Herz aus dem Leibe. Bleibe bei mir und lass uns glücklich sein. Ich muss mir ja selber das Herz aus dem Leibe reißen, denn ich muss fort. Und niemand weiß, wann ich wiederkehre. Es hat so kurz gedauert, Mac. Hört es denn auf? Ach, gestern hatte ich einen Traum. Da sah ich aus dem Fenster und hörte ein Gelächter in der Gasse. Und wie ich hinsah, sah ich unseren Mond. Und der Mond war ganz dünn wie ein Penny, der schon abgegriffen ist. Vergiss mich nicht, Mac, in den fremden Städten. Sicher vergesse ich dich nicht, Polly. Küss mich, Polly. Adieu, Mac. Adieu, Polly. Die Liebe dauert oder dauert nicht an dem oder jenem Ort. Und er kommt doch nicht wieder. Hübsch als es währte und nun ist's vorüber. Reiß aus dein Herz, sag goodbye, mein Lieber. Was nützt all dein Jammer, Lei Maria, dein Ohr mir, wenn meine Mutter selber wusste, in dieses London ein. Wo werden wir am Tag der Krönung sein? Die Krönungsglocken waren noch nicht verklungen, und Mackie Messer saß bei den Huren von Turnbridge. Die Huren verraten ihn. Es ist Donnerstagabend. Die Huren, meist im Hemd, bügeln Wäsche, spielen Mühle, waschen sich, ein bürgerliches Idyll. Hakenfinger Jakob liest die Zeitung, ohne dass sich jemand um ihn kümmert. Er sitzt eher im Weg. Heute kommt er nicht, Olli. So, du bist dran. Ich glaube, er kommt überhaupt nicht mehr. Das wäre aber schade. Der ist für mich. So? Wie ich ihn kenne, ist er schon über die Stadtgrenze. Diesmal heißt es abhauen. Mein Kaffee. Oh. Captain! Halt die Klappe. Meinen Kaffee fixen. Meinen Kaffee fixen. Typisch Mac. Wieso bist du nicht in Highgate? Heute ist mein Donnerstag. Ich kann mich doch von meinen Gewohnheiten nicht durch solche Lappalien abhalten lassen. Da, Jenny, lies vor. Da habt ihr was zum Reden. Außerdem regnet's. Im Namen des Königs wird gegen den Captain McKees Anklage erhoben, wegen dreifachem... Zeig her! Komme ich da auch vor? Natürlich, das ganze Personal. Du, Dolly, das ist die Anklage. Mac, gib mal deine Hand her. Ja, Jenny, lies ihm aus der Hand. Das verstehst du aus dem FF. Reiche Erbschaft? Nein, reiche Erbschaft nicht. Warum schaust du so, Jenny, dass es einem kalt den Rücken runterläuft? Eine weite Reise in Kürze? Nein, keine weite Reise. Na, was siehst du denn? Also bitte nur das Gute, nicht das Schlechte. Ach was, ich sehe da ein enges Dunkel und wenig Liebe. Und dann sehe ich ein großes L. Das heißt List eines Weibes. Und dann sehe ich... Halt, halt. Über das enge Dunkel und die List zum Beispiel möchte ich Einzelheiten wissen. Den Namen des listigen Weibes zum Beispiel, Jenny. Hm? Ich sehe nur, dass er mit J angeht. Dann ist es falsch. Er geht mit P an. Mac, wenn die Krönungsglocken von Westminster läuten, wirst du eine schwere Zeit haben. Ist das alles? Sag mehr. Hey, wo willst du hin? Das wirst du sehen. Bist du noch nicht fertig mit Lesen? Nein, ich bin gerade bei den Schändungen. Oh. Aber wo ist denn Jenny? Meine Damen, lange bevor mein Stern über dieser Stadt aufging. Lange bevor dein Stern über dieser Stadt aufging. Lebte ich in den dürftigsten Verhältnissen mit einer von Ihnen, meine Damen. Und wenn ich auch heute Mackie Messer bin, so werde ich doch niemals im Glück die Gefährten meiner dunklen Tage vergessen. Vor allem Jenny, die mir die Liebste war unter den Mädchen.